Die Vicky-Tante erzählt von ihrer Arbeit in der Kriegszeit. Ich bin jeden Tag nach Baden in die Munitionsfabrik gefahren und bin 10 Stunden am Fließbandl gestanden. Dort haben auch fast nur Frauen gearbeitet. Der Betrieb ist unter militärischer Aufsicht gestanden und, mein Lieber, die haben aufpasst wie die Haftelmacher. Die haben sogar gezählt, wie oft wir aufs Häusl gehen. Jeden Samstag war Brennmaterialausgabe. Da bin ich dann noch stundenlang angestellt gestanden für einen Sack Kohlen und einen Bund Brennholz. Und den Sack habe ich dann am Bugel heimgeschleppt. Ich glaube, ein Jahr habe ich dort gearbeitet, dann habe ich die Ruhe gekriegt. Wir haben ja nichts wie Ruhm gefressen. Ich habe dauernd Durchfall gehabt. Aber sogar wie schon Blut gekommen ist, hat mich der Betriebsarzt, das war ein Offizier, nicht in den Krankenstand gehen lassen. Na, da habe ich dann zur Selbsthilfe gegriffen. Ich hätte es vielleicht noch bis aufs Häusl geschafft, aber ich habe mit Fleiß am Arbeitsplatz bis übers Kreuz angeschissen. Und da haben sie dann doch mit der Sanität ins Allgemeine geführt. Und dort bin ich dann auf einer Pritschen am Gang gelegen, weil das Spital war ja voll mit Verwundeten. Aber dort habe ich mich endlich ausschlafen können und jeden Tag habe ich ein paar kochte Erdäpfeln zum Essen gekriegt. Nur nach meiner Entlassung bin ich dann einfach nicht mehr nach Baden gegangen, sondern habe mich bei der Konservenfabrik in Inzersdorf gemeldet. Dort habe ich den ganzen Tag Konservendosen in Kisten gepackt, die sind dann an die Front geschickt worden. Nach Arbeitsschluss sind wir dann beim Fabrikstag gefützt worden, aber eh von Frauen. Die haben meinen ganzen Körper abgegriffen, ob man nicht vielleicht eine Dosen unter der Blusen oder unter dem Kiel versteckt haben. Aber da habe ich mir auch zu helfen gewusst. Ich habe mein ganzes Leben keinen Hut getragen, bin immer nur mit einem Kopftüchel gegangen. Aber die Hilda, die war schon immer ein Modegrädel. Die hat so eine hohe Hüsen mit einer breiten Krempen gehabt, wie es halt vor dem Krieg modern waren. Na, die hat sich gewundert, wie ich gesagt habe, sie soll mir den Calabreser leichen. Und dann bin ich per Hut in die Arbeit gekommen und bin jeden Abend hoch erhobenen Hauptes durchs Fabrikstor gegangen, weil unter der Hüsen habe ich eine Konservendosen getragen. Die Mutter hat dann immer ein paar Dosen zusammenkommen lassen, na wurscht was war, gelbe Erbsen, grüne Erbsen, Bohnen oder manchmal sogar ein Pferdegulasch, bis halt genug für die ganze Familie war. Und dann hat es ein Festessen gegeben.